That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, wer derzeit linke Diskurse im Internet verfolgt oder politische Plakate in manchen Vierteln deutscher Großstädte betrachtet, könnte meinen, die 1980er Jahre seien zurück. Von nationaler Befreiung ist dort die Rede und dem Kampf der Völker gegen den Imperialismus. Das Volk ist zurück. Ein Bezugspunkt, der in Teilen der Linken schon als überwunden galt. Doch warum hat die Terminologie des klassischen Antiimperialismus aktuell Konjunktur? Dieser Frage widmet sich der Soziologe, freiberufliche Journalist und Autor des Buches Kritik des Nationalismus, Thorsten Mense, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift IZ3W unter der Überschrift Rückkehr der Völker. In dem ersten Teil der heutigen Sendung lassen wir Sie an Thorsten Menses Einschätzungen teilhaben. Im zweiten Teil wollen wir uns dann, basierend auf einem Beitrag von Christopher Wimmer in derselben Ausgabe, mit der derzeitigen Situation der Selbstverwaltung in Rojava beschäftigen. We can't get in touch with the who is. In vielen linken Milieus in Deutschland hat sich die Kritik an identitären Konzepten wie Volk und Nation eigentlich schon lange durchgesetzt. Dazu kommt, dass der Anti-Imperialismus der 1980er Jahre nicht mehr der globalen postkolonialen Realität des 21. Jahrhunderts entspricht. Schließlich ist, trotz aller kritikwürdigen neokolonialen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse, die Kolonialzeit schon seit einigen Jahrzehnten an ihr historisches Ende gelangt. Dass dieser klassische Anti-Imperialismus, der die Welt in Völker einteilt, die von imperialistischen Mächten ausgebeutet und unterdrückt werden, wieder Verbreitung findet, liegt unter anderem daran, dass die sogenannten roten Gruppen in vielen Städten und gerade unter jungen Leuten in den letzten Jahren starken Zulauf bekommen haben. Als weiterer Grund ist die Eskalation des Israel-Palästina-Konfliktes seit dem antisemitischen und misogynen Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel und dem darauf folgenden Krieg in Gaza zu nennen. Vielerorts wird der Konflikt als ein kolonialer gedeutet und es werden antiimperialistische und antikoloniale Theorien zur Erklärung und Rechtfertigung herangezogen. Ungeachtet der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und vor allem der besonderen Entstehungsgeschichte des Staates Israel als einer Konsequenz aus dem Holocaust. Ebenso unbeachtet bleibt dabei auch die Tatsache, dass es viele Gemeinsamkeiten im Entstehungskontext von Zionismus und nationalen Befreiungsbewegungen gibt. Schließlich sind beide Bewegungen als Antwort auf Unterdrückung und Verfolgung und aus dem Wunsch nach nationaler Selbstbestimmung entstanden. In den Symbolen und Praktiken der aktuellen Palästina-Solidaritätsbewegung tritt ein identitäres Bedürfnis zutage, das sich in einer undifferenzierten Übernahme nationaler Symbolik und ethnokultureller Folklore und in einer Art Überidentifikation mit dem sogenannten palästinensischen Volk ausdrückt. Mit welchem betonten Stolz auch deutsche Linke sich die Kufia, also das Pali-Tuch, um die Schultern legen, lässt sich nicht bloß mit Empathie mit der leidenden Zivilbevölkerung in Gaza erklären. Schließlich war in vergangenen großen internationalistischen Soli-Bewegungen, wie zum Beispiel bezüglich der Zapatistas im mexikanischen Chiapas oder der kurdischen Befreiungsbewegung in Rojava, die Übernahme ethno-revolutionärer Folklore kaum zu beobachten oder wurde gar als kulturelle Aneignung abgelehnt. Der auffällige Unterschied zwischen diesen zwei Solidaritätsbewegungen und der Palästina-Solidarität liegt nicht zuletzt darin begründet, dass sowohl die Zapatistas als auch die kurdische Befreiungsbewegung Gemeinschaftskonzepte vertreten, die sich explizit abgrenzen von der Vorstellung eines homogenen Volkes, für dessen Befreiung man kämpfen müsse. Sie wollen ihren Befreiungskampf sowie die Solidarität mit ihm politisch und nicht ethnisch-kulturell verstanden wissen. Solche progressiven politischen Gemeinschaftsvorstellungen können aber das identitäre Bedürfnis internationalistischer Linker in den Metropolen nicht befriedigen. Denn die Identifikation gewinnt ihre Anziehungskraft gerade daraus, dass man sich ohne Beachtung innerer Widersprüche, Differenzen und Konfliktlinien mit einem als homogen wahrgenommenen, unterdrückten Volk solidarisiert und diese Solidarität durch das Zeigen kultureller Symbolik ausdrückt und sich so zugleich auf der richtigen Seite der Geschichte wehnen kann. Die abstrakte antiimperialistische Solidarität, ungeachtet realer sozialer Konfliktlinien und tatsächlicher Macht- und Unterdrückungsstrukturen, lebt von einem umgestülpten Volksgemeinschaftsideal, wie es Detlef Clausen formuliert hat. Er schreibt, Zitat: Die konkrete Kritik an gesellschaftlichen Umständen wird aufgegeben zugunsten eines affektiv organisierten antiimperialistischen Gefühlsbreis, der sich zu Unrecht als internationale Solidarität geriert, weil auf das Moment bewussten Erkennens zugunsten einer sicher scheinenden Ideologie verzichtet wird. Zitat Ende. Dies zeigt sich auch daran, dass unabhängig von den konkreten Konflikten und AkteurInnen vor Ort alles in einen Topf geworfen wird. Von der Ukraine über den Jemen und Kongo bis nach Kurdistan und Palästina, überall fallen Bomben auf ArbeiterInnen und ihre Kinder, hieß es im Aufruf der Roten Gruppen zur diesjährigen revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin. Abgesehen davon, dass auch nicht arbeitende Menschen, die bombardiert werden, Solidarität verdienen, werden hier die unterschiedlichsten bewaffneten Konflikte gleichgemacht, damit es in das antiimperialistische, dichotome Weltbild passt. Dies ist auch ein Grund, warum Teile der kurdischen und iranischen linken Diaspora der Palästina-Solidaritätsbewegung skeptisch gegenüberstehen. Schließlich haben viele von ihnen aktiv gegen den Islamismus gekämpft, ob in Rojava gegen den Islamischen Staat oder im Iran gegen die Mullah-Herrschaft. Wer, wie es viele rote Gruppen derzeit tun, betont, dass man die Hamas als Teil des palästinensischen Volkes und Widerstandes anerkennen müsse, unabhängig davon, wie man politisch zu ihr stehe, stellt sich gegen jene iranische und kurdische Linke und gegen jene Menschen in Gaza, die seit Jahrzehnten nicht nur unter der Besatzung, sondern vor allem unter der islamischen Racket-Herrschaft leiden müssen. Der Kampf um nationale Selbstbestimmung sowie gegen das behauptete Imperium USA-Israel als gemeinsamen Hauptfeind ist der kleinste gemeinsame Nenner der aktuellen antiimperialistischen Solidarität. Sie gilt allen widerständischen Bewegungen oder auch Regierungen, wie regressiv diese auch sein mögen. Den Menschen aber, die vor Ort von repressiven Strukturen und Herrschaftsverhältnissen betroffen sind und gegen sie ankämpfen, versagt man so die Solidarität. Im Januar riefen Teilnehmende der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin »Yemen, Yemen, make us proud, turn another ship around«, um sich mit den Angriffen der jemenitischen Houthis auf internationale Handelsschiffe zu solidarisieren. Die SDAJ rechtfertigte im Anschluss die Parole sowie die Raketenangriffe auf den, wie sie es nannte, westlichen Imperialismus. Zur gleichen Zeit verurteilten die Houthis in Jemen 13 Menschen wegen Homosexualität zum Tode. Und in den von ihnen beherrschten Gebieten haben Frauen quasi keine Rechte. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem des klassischen Antiimperialismus. Menschen werden ungefragt ihrer Kultur und Herkunft untergeordnet und gelten nur noch als Teil ihres Volkes, aber eben nicht als Individuum. Dies zeigt sich auch aktuell an innerlinken Diskussionen über die Palästina-Solidaritätsbewegung. Oft wird Kritik an ihr als rassistisch eingestuft. Damit spricht man aber den kritisierten Menschen ab, eigenständig denkende und handelnde Menschen zu sein, die mit ihren Aussagen und ihrer Symbolik bewusst eine politische Haltung ausdrücken und dafür kritisiert werden können. Yeah, we're In der Wiederentdeckung des klassischen Anti-Imperialismus sowie der identitären Bezugnahme auf Volk und Nation steckt ein autoritäres Bedürfnis nach Gemeinschaft, klaren Verhältnissen und Eindeutigkeit. Es ist eine regressive Antwort auf die Komplexität und Widersprüchlichkeit der globalisierten Moderne. Bei den roten Gruppen kommt hinzu, dass sie sich im Sinne der Doktrin des Marxismus-Leninismus als Avantgarde der revolutionären ArbeiterInnenbewegung sehen. Da diese als politisches Subjekt aber kaum mehr existiert, ebenso wenig wie überhaupt eine linke Massenbewegung, wendet man sich wieder dem national verstandenen Volk als revolutionärem Subjekt zu. So wird aus der Avantgarde der Arbeiterklasse die Avantgarde des Volkes. In seiner Extremform stand dafür der 2019 aufgelöste sogenannte Jugendwiderstand, der in Berlin vor Graffitis mit der Parole »Dem Volke dienen« posierte. In Leipzig wurden dieses Jahr Wahlplakate mit dem Begriff »Volksverräter« besprüht. Daneben prangten in roter Farbe Hammer und Sichel. Im besten Fall ist so eine Bezugnahme auf das Volk bloß strategischer Natur und ihrer Lenin-Lektüre geschuldet, der 1916 in Verteidigung der linken Hinwendung zum Nationalismus schrieb: Wer eine reine soziale Revolution erwartet, wird sie niemals erleben. Wahrscheinlicher aber ist es, dass sich darin der Wunsch ausdrückt, Teil der Massen zu sein, sie anzuführen und letztendlich im nationalen Kollektiv aufzugehen. Die neue Stärke dieses roten Milieus, ebenso wie die wiederentdeckte linke Liebe zu unterdrückten Völkern, ist Teil der global zu beobachtenden autoritären Entwicklung, in der sich, bei Linken wie Rechten, das identitäre Bedürfnis ausdrückt. Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, Rojava hat in den Ohren westlicher Linker einen besonderen Klang. In einer von Krieg und Autoritarismus geprägten Welt scheint die Autonomieregion für große Teile der Linken ein Hoffnungsschimmer für die Möglichkeit einer anderen Gesellschaft zu sein. Wird in Rojava die Utopie bereits gelebt? Dieser Frage widmet sich der Autor und Soziologe Christopher Wimmer in seinem Buch Land der Utopie – Alltag in Rojava. Wie zu Beginn unserer Sendung erwähnt, basiert der heutige zweite Teil unserer Sendung auf seinem Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift IZ3W. Kampf gegen den IS, befreites Gebiet, Autonomie, Basisdemokratie und Geschlechtergerechtigkeit. All dies sind bekannte Schlagworte, die auf Plakaten und Aufklebern wohl immer noch das ein oder andere Hausprojekt in der Bundesrepublik zieren. Die Autonomieregion im Norden Syriens eignet sich wunderbar als Projektionsfläche. Doch wie gestaltet sich dieser Nichtort, denn das heißt Utopie übersetzt, in der syrischen Peripherie konkret? Viel wurde dort bereits errungen, doch die Bedrohung ist Alltag. Rojava war ein Ergebnis des seit 2011 andauernden syrischen Bürgerkrieges. In dessen Verlauf gab das Regime von Bashar al-Assad in Damaskus zunehmend die Kontrolle über den Norden des Landes auf. Diese Lücke nutzten kurdische Kräfte, die ab 2012 eine Übergangsverwaltung aufstellten, die nun unter dem Namen Autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien fungiert. Seitdem verwaltet sich die lokale Bevölkerung selbst, basierend auf den Prinzipien der direkten Demokratie, der Ökologie und der Frauenbefreiung. Während die Autonomieregion zunächst nur aus den kurdisch dominierten Kantonen Cizre, Kobane und Afrin bestand, hat sich das Gebiet seitdem stetig erweitert. Islamistische Gruppen wie Al-Nusra und der sogenannte Islamische Staat wurden in Syrien militärisch zurückgedrängt. So kamen weitere, überwiegend arabisch geprägte Gebiete wie die um Tabqa, Raqqa oder Manbij zur Selbstverwaltung hinzu, die heute fast ein Drittel des syrischen Territoriums umfasst. Dominante Kraft des Aufbaus war dabei die kurdische Partei der Demokratischen Union, die 2003 auf Beschluss der kurdischen Arbeiterpartei PKK gegründet wurde. Ebenso gehen die ideologischen und politischen Leitkonzepte der Selbstverwaltung, der demokratische Konföderalismus und die demokratische Nation auf die Vorstellung des PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan zurück. Das Ziel der Selbstverwaltung ist kein eigener kurdischer Nationalstaat, sondern die basisdemokratische Beteiligung aller BewohnerInnen Nord- und Ostsyriens. Alle ethnischen Gruppen sollen ein politisches Mitspracherecht haben. Dazu wurde ein Gesellschaftsvertrag aufgesetzt, der das Zusammenleben regelt. Hier werden zum Beispiel die Rechte der Frauen definiert oder die Abschaffung der Todesstrafe festgelegt. International ist die Autonomieregion mit rund 5 Millionen Einwohnerinnen nicht anerkannt, aber ihr multiethnisches Militärbündnis Syrische Demokratische Kräfte arbeitete im Kampf gegen den islamistischen Terror eng mit den USA und anderen westlichen Staaten zusammen. Zugleich attackiert jedoch die Türkei seit Jahren die Autonomiebestrebungen nebenan, von der sie eine Sogwirkung auf die eigene kurdische Bevölkerung im Land befürchtet. Die Partei der Demokratischen Union ist für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine PKK-Tarnorganisation und daher auch in der Türkei verboten. Seit 2018 hält Ankara den Kanton Afrin, die westlichste der Regionen der Selbstverwaltung, besetzt. Weitere Territorien im Norden Syriens wurden später mit der stillen Unterstützung Russlands unter türkische Kontrolle gebracht. Mit der Ansiedlung von in der Türkei lebenden Syrerinnen will Erdogan die Zahl der Geflüchteten im eigenen Land senken und den Einfluss der kurdischen Mehrheitsbevölkerung in Nordsyrien untergraben. Vor der türkischen Invasion lebten in Afrin über 80% KurdInnen, nun sind es weniger als 20%. Trotz all der erwähnten Hindernisse haben die Menschen in Nord- und Ostsyrien ein politisches System aufgebaut, das man am ehesten mit dem Begriff der Rätedemokratie beschreiben könnte. In den Interviews mit VertreterInnen der Selbstverwaltung, die Christopher Wimmer während eines mehrmonatigen Forschungsaufenthalts 2022 in der Region führen konnte, kristallisierte sich schnell eine übergreifende Gemeinsamkeit heraus. In Rojava geht es nicht darum, eine Regierung durch eine andere oder einen Staat durch einen anderen zu ersetzen, sondern darum, den Staat überflüssig zu machen. Zu diesem Zweck wurden seit 2012 auf der Ebene von Wohngebieten, Stadtteilen, Dörfern, Städten und Kantonen Räte zur Entscheidungsfindung und Selbstverwaltung eingerichtet. Die Basis und unterste Ebene dieses Rätesystems bildet die Kommune, in der sich BewohnerInnen eines Stadtteils, mehrerer Straßen oder eines Dorfes zusammenfinden. Für sie ist die Kommune die erste Anlaufstelle, die offiziell wöchentlich bis 14-tägig als Vollversammlung zusammentritt und idealerweise über verschiedene thematische Komitees verfügt. Diese können je nach den lokalen Bedürfnissen variieren. Üblich sind jedoch Komitees für Gesundheit, Justiz und Selbstverteidigung. Fragen der häuslichen Gewalt, der Zwangsheirat und der Polygamie werden von reinen Frauenkomitees behandelt. Alle Räte und Komitees werden von einer Doppelspitze geleitet, die immer aus einem Mann und einer Frau bestehen muss. Darüber hinaus haben autonome Frauenräte ein Vetorecht in allen sie betreffenden Angelegenheiten. Sie ergänzen die gemischt geschlechtlichen Räte auf allen Ebenen der Selbstverwaltung und üben erheblichen Einfluss aus. Die Beteiligung der Frauen am politischen Prozess ist zweifellos eine der wichtigsten Errungenschaften der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Darüber hinaus haben zudem die Jugend und ethnische und religiöse Minderheiten feste Quoten in den Räten. Während beispielsweise im Nordosten um die Städte Derik und Kamischlo zahlreiche Kurdinnen und eine große christliche Minderheit leben, sind die südwestlichen Regionen um Raqqa und Manbij überwiegend arabisch dominiert. Oh! Die massiven Angriffe der Türkei auf Rojava stellen ein existenzielles Problem für die Selbstverwaltung dar. Seit Oktober 2023 greift Ankara fast täglich Militärposten sowie die zivile Infrastruktur an. Mit Drohnen, Haubitzen und Kampfflugzeugen führt die türkische Regierung einen Zermürbungskrieg. Ziele sind Wasserwerke, Ölraffinerien, Umspannwerke und auch Krankenhäuser. Solche Angriffe gelten international als Kriegsverbrechen. Laut der unabhängigen Medienagentur Rojava Information Center griff die Türkei allein 2023 den Nordosten Syriens insgesamt 798 Mal an, davon in 198 Fällen mit Kampfjets und Drohnen. Insgesamt kamen bei diesen Angriffen mindestens 105 Menschen ums Leben und 123 Menschen wurden verletzt. Die Angriffe beeinträchtigten den Alltag der Menschen massiv. Viele Dörfer waren dadurch komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Die BewohnerInnen harrten im Dunkeln aus, Trinkwasserpumpen fielen aus, Handys und Laptops schwiegen. Viele fliehen aus der Region, die Selbstverwaltung steht mit dem Rücken zur Wand. Unabhängig von diesen externen Faktoren finden sich jedoch auch hausgemachte Probleme. Die demokratische Beteiligung in den Kommunen sinkt. In den Räten engagieren sich in erster Linie Menschen, die das System der Selbstverwaltung stark unterstützen oder Mitglieder der Partei der Demokratischen Union sind. Sie fühlen sich dem Denken Öcalans zugehörig und haben häufig bereits vor 2012 politisch gearbeitet. Sie waren es auch, die mit dem Kriegsausbruch in Syrien die Chance zur Umsetzung des demokratischen Konföderalismus erkannt und genutzt haben. Durch ihre Dominanz besteht die Gefahr, dass die Räte auf den Kreis von SympathisantInnen oder Parteimitglieder begrenzt bleiben. Menschen mit anderen politischen Ideen könnten ihnen somit eher misstrauen und die Räte nicht mehr als Orte ansehen, um ihre Kritik einzubringen. Die Räte laufen damit Gefahr, ihre Rolle als basisdemokratische Institution zu verlieren. Trotz dieser Gefahr hat sich in Nord- und Ostsyrien ein einmaliges politisches System entwickelt, das sich gegen zahlreiche Bedrohungen behauptet hat. Zuversichtlich stimmt zudem, dass sich auch Verantwortliche der Selbstverwaltung weiterhin der Bedeutung der Kommunen als kleinste und wichtigste Einheit des Systems bewusst sind. Um diese Ebene zu stärken, hätten bereits im Frühjahr 2024 neue Kommunalwahlen stattfinden sollen. Aufgrund der türkischen Angriffe wurden sie jedoch bis auf Weiteres verschoben. Rojava versucht weiterhin ein Stück gelebte Utopie zu sein, die ganz konkret im Alltag der Menschen einen Unterschied macht. Die alltäglichen Bemühungen der Selbstverwaltung, auch unter widrigsten Bedingungen, eine direkt demokratische Beteiligung aller Menschen herzustellen, haben zweifellos Vorbildcharakter. Microscope. The little glass sides, they never lie. How can this fall my code? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. thing, hardly knows it's alive. You're better off dead if you only knew your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science work. This is reaching for the telephone. Yes, yes, yes.